I was hesitant at first, thinking ain't the right time. Eggshell, heart's just cracked, and crying on the train. Fearful of the facts, sorrows and the morals and the Chinatown whispers that would obviously be muttered by the dogs. Compassion, I don't lie, just heart filled with runner beans and feet like in running shoes. And yes, it was just you and me to fly. Trapdoors abound, no turning round. Set course through the rocks, mate. Chin up, watch us sink without a sound. Watch us sink without a sound. Regular, but skin feels icy cold. The flat's old, but melting with the parts. So it won't be forever then. Can't do forever friends, cause something in my character just takes a hold and throws me out the car. If I look too far, I could stop the catastrophe. But you and me were meant to be, and someone somewhere knew it from the start. Now as lava soaks my heart, I contemplate the dark and super glue the memories and better days. The times I made you laugh, the times I made you laugh. Baby, it's my heart. This time I gotta follow it. I don't mean to disappoint and tear apart, but baby, it's my heart. This time I gotta follow it. I don't mean to disappoint and tear apart, baby, it's my heart. It's time I gotta fall away. I don't mean to disappoint and tear apart, but baby, it's my heart. It's time I gotta fall away. This time I gotta fall away. I gotta follow it. This time I gotta follow it. This time I gotta follow it. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Die Jingle-Maschine ertönt. Hier ist der Sunday Service. Schön, dass ihr dabei seid mit neuer Musik, die ich für euch habe. Die kommt heute unter anderem von Polycar. Es gibt ja neue Tracks oder Remixe von den Dirty Projectors. Die Parcels sind wieder am Werk oder am Start. Coco Rosie sind dabei. Tang. Außerdem neue Alben von den Born Ruffins, von einer Band namens Sweet Baboo. Es gibt Neues von David Grubbs und diverses anderes hier in der heutigen Sendung beim Sunday Service. Eben gerade hörten wir Ghost Poet. Der Track hieß Meltdown. Ghost Poet ist ein Künstler aus London. Da ist eigentlich Obaro Ejimive. Hat für sein Album, sein Debütalbum von vor 2 Jahren, Peanut Butter Blues and Melancholy Jam, eine Nominierung bekommen für den renommierten Mercury Prize. Aber ihn hat, glaube ich, dann doch nicht nachher einsacken dürfen. Vielleicht klappt das ja mit dem neuesten Album. Das heißt Some Say I, So You Say Light. Erscheint Ende der Woche. Und das ist sicherlich einer dieser Anwärter für diesen Mercury Prize in England. Weiter geht's hier beim Sunday Service mit Mavis Staples und dem Track Can You Get To That? Can you get to that? Mavis Staples war das, eine Ikone des Blues und Gospel Sounds, eine amerikanische Sängerin, die Ende der 30er Jahre geboren wurde und die immer noch Musik macht. Ihr neuestes Album One True Wine erscheint im Juni und das Ganze wurde produziert von Jeff Tweedy. Den kennt ihr hoffentlich alle von der Band Wilco. Und Jeff Tweedy hat das Werk nicht nur produziert, sondern auch die ganzen Songs selbst eingespielt. Das ist alle Instrumente sozusagen, außer glaube ich das Schlagzeug, hat er hier bedient bei dem kommenden Album von Mavis Staples. Beim Sunday Service geht es weiter mit ein bisschen mehr Indie-lastiger Musik, obwohl vielleicht doch der dann elektronisch Indie mit Jono McCloud. Cleary. Oh, following a serpent stain. I come down every hole and I'm looking for the soul, and there's nothing left for tears but fire in my hands. I put it out a second time. There's definitely nothing like passing memories by without the slightest feeling why. Cause the fire's in my hands. Cause the fire's in my hands. Mit ganz viel Soul dabei. Jono McLeary mit dem Track Fire in My Hands. Vor zwei Jahren gab es das Album, ich glaube Debütalbum von Jono McLeary. Ich weiß nicht, ob was Neues am Start ist. Auf jeden Fall das hier von einer neuen EP. Und es erinnert schon so ein bisschen von der Musik, die er macht, an die großen, ja, James Blake, natürlich auch Jamie Woon werden da zu nennen, die einen ganz ähnlichen Sound haben. Soulful, elektronisch, Jono McLeary. Jetzt aber zu rein rassigem Indie-Sound mit Frontier Ruckus. Die klingen auf ihrem Album Eternity to Dimming, ein Doppelalbum übrigens mit vielen, vielen Songs drauf, so ein bisschen an Conor Oberst zumindest, was die wackelnden Stimmbänder betrifft. Hier kommen Frontier Ruckus mit dem Track In Protection of Sylvan Manor. Swimming in the ditches with the brimming snow melt, with unexplainable fishes and the plop down mallards belt out for vouchers, pizza coupons surrounding the mailbox, drowned in the lawns there with me. Yes, some spiny heart grieves for our occasional escape, and it's artichoke leaves that our bottom teeth familiarly scrape, then discard on creased paper plates as a knife extricates what's released and the heat levitates. Does your dad fall asleep with a remote in his hand? Does a digital beep promote gentle reprimand? To share all your love like the threadbare cloth of some t-shirt your mom wears from a tournament of soccer you play. 1998. He bakes blank birthday cakes in the grocery store flicker, and the hard plastic cases he seals with a sticker, the barcode and what's owed and a gossiping snicker. The birthday boy moms with expired pom-poms gravitate to personalize one. I cannot sleep with this language snowing so deeply in my head. Dim soccer goals and non-marking gym soles with which I walk through instead. The archaic layout of the buildings that play out, my past is a lion in my bed. They will not stay out, so the only way out is to worship these worlds with my face red. Blushing beauteously, rushing circuitously, shaking with every endorphin. Constantly mesmerized by all I've memorized, leaving no place as an orphan. I perfect my conveyance by directing a seance from an eighth grade computer lab station in the basement, where the latchkey kids feel like a non-factor and the black ice skids call the strip mall chiropractor. The sweetly faulty parents. And their white stained salty. I digress, I walk through each janitor's closet and laboratory faucet, desk configuration and signature validation on a permission slip nervously forged, clarifying tenuous errors of my penmanship's form. My sense of belonging. There's a song I can taste when the braces are tightened, the forceps clamp and the summer is heightened. My mouth is the amplifier that voices its name. Well, no two-bit piece of shit interloper is gonna touch my world and molest my hope or my kingdom that lingers in each drawer I open. When I open it up, I'll be groping at what is for damn sure. Frontier Ruckus. Der Track ist hier zu Ende. Der fadet über in den nächsten gleich und ich wollte das nicht so abrupt enden lassen. In Protection of Sylvan Manor ist dieser Track von Frontier Ruckus von dem Album Eternity of Dimming. Und ja, den Connor Orbest Soundalike gibt hier ein gewisser Matthew Milia. Das macht er ziemlich großartig, gefällt mir besser als das, was dieses Album hier, als alles das, was Connor Orbest in diversen Bandprojekten in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Und ja, der Matthew Milia hat hier sein drittes Album veröffentlicht, ein 20-Song umfassendes Doppelalbum. Und er kommt irgendwo aus dem Vorort von Detroit und hat hier wirklich eine schöne Platte abgeliefert mit Frontier Ruckus. David Grubbs, ein ganz, ganz großartiger Künstler aus der Chicagoer Ecke, veröffentlicht sein neuestes Album. The Plain Where the Palace Stood heißt es. Davon hören wir den Song Ornamental Hermit. untrammeled, seemingly enameled, lacquered, literally knackered. Das war ganz unverkennbar David Grubbs mit seinem Track Ornamental Hermit. David Grubbs aus Chicago hat mit Bansi Skirrlbait, Bastro oder auch Gastro del Sol, letztere mit Jim O'Rourke, ganze Generation an Musikerinnen und Musikern beeinflusst, hat diverse Soloplatten rausgebracht und das letzte und sechste, das neueste, ob das letzte ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall das aktuellste, inzwischen sechste Album The Plain Where the Palace Stood ist gerade eben erschienen, hat mit diversen Leuten zusammengearbeitet, mit Mats Gustafsson zum Beispiel, Lauren Mazza Kane Connors, Tony Conrad, John McIntyre, diversen anderen, Mayo Thompson von Red Cryo hat diverse Platten noch in Kollaboration rausgebracht, hat es auf seinem eigenen Label auch Blue Chopsticks und ist einer der größten Künstler unserer Zeit. David Grubbs hier nochmal zu hören mit dem Track Second Salutation, dürfte ein Instrumentaltrack sein, wie die meisten der Tracks auf dem neuesten Album. Thank you. David Grubbs hörten wir mit Second Saluation, ein Track vom neuesten Album The Plain Where the Palace Stood. Weiter geht's mit anderen alten Helden, und zwar mit den Pastels, einer Band aus Glasgow um Stephen Pastel und Mitstreitern, die Ende der 80er auf sich aufmerksam gemacht haben mit schönsten britischen C86-Pop und die immer noch Musik machen. Das letzte Album Illumination liegt schon ein paar Jahre zurück, wurde 97 veröffentlicht. Es ist ein bisschen still geworden um die Pastels. Klar, auch die werden nicht älter, aber sie haben die Zeit genutzt für Musik fürs Theater, haben einen Film-Soundtrack gemacht und eine neue Platte aufgenommen. Slow Summits heißt die, erscheint Ende Mai. Davon schon mal hier der Track Check My Heart von den Pastels. Check your heart. Die, die. Die Band um Nick Offer aus New York haben ihren ehemaligen Dance-Punk inzwischen gegen einen amtlichen Dance-Funk ausgetauscht. Der Track gerade eben, Get That Rhythm Right vom neuesten Album Thriller, war letzte Woche auch hier Album der Woche beim Sunday Service. Dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Colin Stetson hat eine neue Platte veröffentlicht. New History Warfare Volume 3. Vorherige Volumes gab es auch schon. Untertitel To See More Light. Die Tracks da drauf, manchmal extrem lang, so um die Viertelstunde, manchmal auch extrem kurze Fragmente. Genau so einen habe ich rausgesucht für euch. Hier kommt Colin Stetson mit seinem Track End in Truth. Come on, my friend, and ready. Colin Stetz mit einem sehr kurzen Track vor allen Dingen. And in Truth heißt er vom neuesten Album New History Warfare Volume 3, To See More Light. Und Colin Stetson ja auch seit gut 2 Jahren Mitglied von Bon Iver. Und dessen Kopf und Sänger Justin Vernon hat auch hier bei diesem Album von Colin Stetson bei einigen Tracks an den Vocals ausgeholfen. Also nicht nur Instrumentalmusik, wie man sie vielleicht unbedingt erwarten würde, vor allen Dingen auch, weil diese Platte bei Constellation erscheint, dem kanadischen Label, welches immer für Extravaganzen gut ist, sondern auch mit einigen Vocal-Tracks. Wo wir gerade bei Justin Vernon sind, Sänger von Bon Iver, er macht auch mit beim neuesten Track von Polika. Polika, das Projekt von Jenny Leniga, hat letztes Jahr, glaube ich, ziemlich abgeräumt, was Plattenkritiken, Konzeptkritiken etc. anging. Hier kommt ihr neuester Track, Tiff. Yeah. ein Track von Polika hier zusammen mit Justin Vernon. Ich weiß nicht, ob ein neues Album jetzt rauskommen soll oder auch nicht. Zumindest diese Single hier erhältlich offiziell, glaube ich, in 1-2 Wochen. Kitsune ist nicht nur ein Plattenlabel, welches sich vor einigen Jahren etabliert hat, vor allen Dingen als bisschen Schatzgräber für neuere elektronische Musik mit immer so ein bisschen Pop-Appeal dabei. Kitsune ist auch ein Klamottenlabel und auch, glaube ich, mit angeschlossenem Laden dazu. Vor gut einem Jahr hat in Manhattan in New York der Flag Store sozusagen von Kitsune Amerika aufgemacht und damals begleitet auch mit einer Compilation mit amerikanischen Indie-Dance-Acts, also nicht Dance im Sinne von Dance, sondern eher so im Indie-Elektro-Bereich. Jetzt gibt es nach einem Jahr die zweite Version davon, die zweite Ausgabe und hier ein Track von einem gewissen Theophilus London und der heißt The Morning Kisses. I play my flute, hard sex between sheets. Like the way you receive me. Body temp says you need me. And it's the place where you need to be. The morning dew, prepare to eat in gray. That's enough time for us to lay. Kisses, ein Track von Theophilus London. Da gibt es hier so ein bisschen die Indie-Version von Prince Up und der Track zu hören auf der Compilation Kitsune Amerika Nummer 2. Darauf gibt es wirklich ziemlich viele unbekannte Künstlerinnen und Künstler, zumindest ich kenne die alle nicht und das soll schon was heißen. Ghost Loft sind dabei, Tidus, dann noch Kent Odessa, Alison Valentine und vielleicht auch einige andere bekannte Leute wie Hearts Revolution, die schon mal auf Kitsune veröffentlicht haben. Und auch dabei ist Toru Imoi Und das ist ja Chess Bundick. Der hat vor kurzem erst eine Platte veröffentlicht, die ganz, ganz großartig ist. Kam Anfang des Jahres raus, war auch ihr Album der Woche beim Sunday Service. Der Track lief jetzt zwar schon mal, weil er so groß ist und dieser Compilation auch drauf ist und mit Abstand wirklich der beste Track auf dieser America Kitsune Compilation. Hier Tori Imoi mit Say That. Say That. Das war Toru Imui oder heißt der Toru Imua? Egal, auf jeden Fall. Chess Bandik steckt dahinter. Und der Track zu hören auf der Kitsune America Compilation Volume 2. Ein bisschen enttäuschend das Ganze. Aber Kitsune hat ja lange keine guten Platten mehr veröffentlicht. Leider, leider, muss man sagen. Motorpsycho, letzter Track hier in der ersten Stunde beim Sunday Service. Haben sich ein bisschen zurückgezogen, die Norweger, für ihr riesengroßes Projekt The Death Defying Unicorn. Da einige Jahre dann gearbeitet. Und ja, zuletzt, glaube ich, in Oslo sogar im Opernhaus aufgetreten, mit richtig 24-köpfigen Orchester das Ganze, zweimal vor ausverkauften Haus. Jetzt sind sie wieder im Band-Kontext unterwegs und haben mit Still Live with Eggplant eine neue Platte veröffentlicht. Hier kommt Motorpsycho mit ihrem Track, der da heißt Barleycorn, in Klammern Let It Come, Let It Be. Strange dreams.